Fragen? Anmerkungen? Ja, du hast ja gesagt, quasi der Staat als allgemeiner Gesellschaftsplaner muss die Funktion übernehmen. Wie werden das zum Beispiel, wenn der Kapitalismus jetzt wirklich mal in seine Schranken gerät? Also egal wie sie jetzt erstmal aussehen, aber ist es quasi möglich, eine staatliche Regulation auf Grundlagen nach wie vor des Wertgesetzes, aber nicht mehr aufgrund dieses Wertes, am Laufen zu halten? Also quasi gibt es eine Möglichkeit für den Kapitalismus oder beziehungsweise für den bürgerlichen Staat, das Kapital so unter der Tute zu halten, dass es nicht zu den immens großen Einsprüchen führt? Die Frage ist falsch formuliert. Weil, also das wirklich an seine Grenzen kommen, also das ist das, was bei Robert Kurz meines Erachtens immer falsch ist. Also bei Robert Kurz gibt es ein historisches Kontinuum, das irgendwie der Wert ist, der immer prozessiert und irgendwann mal in der fundamentalen Krise ist. Dann werden die Widersprüche zu groß und so weiter. Ich würde es tendenziell eher umgekehrt formulieren in der Logik. Ich würde sagen, das Kapital hat gerade die Eigenart, permanent über seine Grenze hinausgehen zu können. Das ist gerade die Mehrwertproduktion. Ruiniert damit immer seine alten Voraussetzungen. Und wenn es diesen Reproduktionsprozess nicht mehr gewährleisten kann, dann muss der Staat das tun. Und das konnte er. Also deswegen habe ich am Ende dieses, das ist eigentlich historisch alles schon immer gewesen, was ich die ganze Zeit gesagt habe, der Staat war der Gesellschaftsplaner im 20. Jahrhundert. Und es ist keine logische Frage, ob er das jetzt auch demnächst wieder sein kann oder ob das durch irgendwas ganz anderes irgendwie ins Werk gesetzt wird. Das ist eine Fantasie, die ich nicht haben will, also weil ich immer dagegen sage, nee, darüber mache ich mir keine Gedanken, ob es da eine logische Möglichkeit gibt, sondern ich kann immer nur denunzieren, dass es den praktischen Willen gibt, das fortzusetzen. Und da hört mein Denken auf. Das muss nicht weiter sein. Warum soll ich demnächst Gesellschaftsplanung betreiben, wie das Kapital seine Probleme lösen kann, nur weil ich glaube, ein bisschen mehr zu wissen als die Volkswirtschaftler. Ich tue es nicht. Ich weiß in einer ganz anderen Form. Ich weiß etwas, was überhaupt nicht kompatibel ist, hoffe ich zumindest, mit dem, was die da so wollen. Und wenn es mal kompatibel gemacht werden kann, wie es mit sozialistischen Ideen passiert ist, irgendwie dann gibt es ein neues Problem, über das ich mir dann Gedanken machen kann. Aber die abstrakte Frage, irgendwie geht das überhaupt, wüsste ich nicht, wie man die beantworten kann. Sondern es wird ein wahrscheinlich irgendwie nicht so zivilisierter Prozess entstehen, der eine neue Konstellation schafft. Und ob die auf Basis des Wertes existiert oder nicht, weiß ich nicht. Und der Gegensatz von Wert und Wertgesetz, wie er gerade eben auch gemacht wurde, würde ich auch nicht dazu veranlassen, die Fantasie schweifen zu lassen. Die Fantasie schweifen? Schweifen zu lassen im Sinne von, ja, ich habe das, die Frage nicht so verstanden von ihm, dass es tatsächlich auch um andere Modelle geht. Nicht nur den Kapitalismus voranzutragen, sondern eben. Ja, genau, zu dem führen, was du sagst, das, was ich mehr weiß als das. Also die Frage hat emanzipatorisch geklungen in meinen Ohren. In meinen nicht, aber das... Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ja gut, dann, okay, dann hast du recht. Was ist jetzt der Gegensatz zwischen Wert und Wertgesetz? Ich habe daran eingeknüpft, Jürgen. An die Frage, an die Frage nach dem Verhältnis von Wert, oder nach einer möglichen Verhältnissetzung von Wert und Wertgesetz. Es ist ja durchaus so, dass es eine gesellschaftliche Produktion oder eine Reproduktion von Sozialismus gegeben hat oder in einem neuen Sozialismus geben wird. Die Frage ist bloß eben, ob das eine Verwertung im kapitalistischen Sinne ist. So habe ich die Frage verstanden, aber vielleicht habe ich sie auch völlig falsch verstanden. Danke. So. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Fehlt sonst auch noch eine? Vielleicht einfach mal. Ja, vielleicht zu diesem Begriff, was er gesagt hat, also eigentlich, dass Ideologie in dem Sinne eigentlich am Ende sein. Also mit dem Adorno-Zitat hat das ja eingeführt, bezogen eigentlich auf die 50er Jahre und die bürgerliche Gesellschaft hat sich verändert und eigentlich ist ja Ideologie im klassischen Sinne so gar nicht mehr vorhanden. Weil ich mir noch ein bisschen, also was den Ideologiebegriff betrifft, dann ein bisschen die Frage, was ist mit aktuellen Formen davon heute, gibt es quasi keine Ideologie mehr, kann man sowas wie Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus eigentlich noch als Ideologie fassen, oder wird nicht eigentlich deine, sonst diese Aussage auch zu einer Negativvariante, zum Beispiel dessen, was zum Beispiel nach dem Kalten Krieg, Ende des Kalten Krieges formuliert wurde, das in den Ideologien formulieren, unter anderen Vorzeichen. Also wie würde das dann unter diesen Bedingungen dann zu fassen sein, wenn man sagt, Ende der, oder das ist jetzt am Ende der bürgerlichen Gesellschaft oder eine Veränderung? Was wäre dann statt Ideologie dazu bei? Naja, ich hatte ja dann sofort gesagt, sie verschwindet nicht, sondern sie wird nur sekundär. Also der Gedanke ist der, erstmal die Ideologie ist an diesen Widerspruch innerhalb der Zirkulationssphäre gebunden und an dem Versuch der bürgerlichen Gesellschaft sich selbst zu begreifen. Anders kann man den Begriff der Ideologie nicht sinnvoll herleiten. So, jetzt haben wir ihn und jetzt stellen wir fest, es gibt trotzdem eine gewisse Systematik im Denken. Also es gibt ein Massenphänomen, wo man nie sagen kann, das ist irgendwie von oben indoktriniert durch Medien und so weiter, oder zumindest nicht auf die Art, wie das immer behauptet wird, sondern man kann wieder über die Form der Medien und sowas kann man natürlich wieder gehen, aber erstmal, das ist nichts Eingeredetes. So, und dann kann man versuchen, sich zu erklären, wie das zustande kommt, und wird dann das Phänomen haben, oder beziehungsweise das ist so die Geschichte des linken Ideologiebegriffs eigentlich, dass man alles Ideologie nennt, was irgendwie auf den gesellschaftlichen Zustand bezogen ist. Das ist das Resultat der ganzen Sache. Das heißt, darin kann nicht mehr unterschieden werden, ob es ein Denken ist, was etwas erkennen will und dieses Erkennen verfehlt, oder ob es ein Denken ist, das ein Erkennen vermeiden will. Das ist zum Beispiel eine völlige Unmöglichkeit in der Diskurstheorie, sowas zu unterscheiden. Das hat sehr viel Richtiges, also weil dieses Bemühen auch tatsächlich nicht mehr besteht. Also wenn man Ideologiekritik heute machen will, muss man genau dieses nicht können und nicht wollen ideologiekritisch behandeln. Aber für das unmittelbare Bewusstsein fällt diese Differenz weg, und das irgendwie ist die Folge des Krisenbewusstseins. Also es muss auf der einen Seite immer die gesellschaftliche Objektivität neu gesetzt werden. Dafür darf es die Ideologie nicht geben. Dafür muss man das Widersprüchliche vergessen, die Tauschhandlung vergessen. Aber das hat ja alles den Zweck, die Grundlage der Ideologie wiederherzustellen. Das heißt, auf der sekundären Ebene entsteht sie immer wieder neu. Also in der Volkswirtschaftslehre kann man das sehr gut nachvollziehen, denke ich. Weil die auf einmal ihre ganzen Marktkategorien aus dem Liberalismus wieder hergezaubert haben, also in den 50ern, die sie vorher alle im Staat aufgelöst haben, die galten auf einmal wieder, aber die standen immer in einem irrationalen Zusammenhang. Sie sagten immer, wir haben die Ideologie geschichtlich da aus dem Liberalismus her, dann schleppten die dann immer doch nochmal Smith an, meistens aber irgendwelche komischen Konservativen. Also bei Hayek ist das ganz seltsam, warum der überhaupt glaubt, ein Smith-Nachfolger zu sein, aber er behauptet es den ganzen Tag und er holt auch die Tauschkategorien und so weiter. Das heißt, der muss irgendeinen Weg wieder zu den Kategorien zurückgeführt haben, den muss ein Weg zu den Kategorien zurückgeführt haben, aber die rationale Begründung ist es nicht. Weil er immer behauptet, dieser Zusammenhang, der da das Effizienteste sein soll, die Freiheit stiften soll und so weiter, der ist irrational und wir können nie begreifen, wie das denn zustande kommt. Aber es kommt zustande. Und das ist immer seine Gegenposition zum Realsozialismus und zur staatlichen Planung. Das heißt, diese Art, wie der Liberalismus im Neoliberalismus und in den sozialplanerischen Ideen wieder vorkommt, würde ich sagen, ist erstmal ökonomisch das Muster. In der Soziologie hat man das eigentlich genauso mit dem Begriff der Gesellschaft und des Handelns und so weiter. Das heißt, die Ideologie verschwindet dadurch nicht, nur wird der Ansatzpunkt des immanenten für das immanente Ideologiekritisieren, der verfällt. Und es gibt immer einen Anteil von Bewusstsein, das Widersprüche überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist dann ein autoritäres Bewusstsein das führt zu einer Regression auf Psychologisches, was bei vor allen Dingen Antisemitismus und Rassismus immer eine zentrale Rolle spielt. Also es gibt einen gesellschaftlichen Grund dafür, dass die Individuen regredieren, aber sie regredieren. Also beim Sexismus ist das ein bisschen anders, weil da ist das von Anfang an so gewesen. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Aber, ja. Hat das die Frage beantwortet oder hast du nicht ungefähr? So ungefähr, vielleicht, sonst wird das vielleicht gibt's im Reim. Sehe ich jetzt werden. Vielleicht kommen wir vielleicht nochmal drauf. Ja, wie das hier. Sonst. keine Fragen mehr? Merkung. Wenn das... Ja. Jetzt Plot 10. Das ist jetzt auch nicht richtig in die Länge ziehen, oder wie ist das allgemein finden? Sollen wir aufhören, wenn es nichts mehr gibt? Das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit. Ja, und bist du Anlagetipps? Okay. Wir sehen schon, die Punkband, den auch Anlagetipps gibt. Ich will die Punkband nicht gründen. Mein Schlagzeug ist dilettantisch, obwohl das ja vielleicht gerade richtig ist. Ja, vielen Dank noch einmal, dass ihr da wart. Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung.